Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander. Ja, das Thema der heutigen Sendung nehmen wir vielleicht an der Stelle schon einmal vorneweg, nämlich die Mondlandung bzw. die Frage, ob die Mondlandung ein großer Hoax war oder dann doch wirklich stattgefunden hat. In den letzten zwei Wochen hat sich da im Forum bei uns eine Diskussion zum Thema ist losgetreten worden. Und da wir das Thema eh behandeln wollten, haben wir gedacht, wir machen jetzt dann die Sendung zum Thema und dann können wir die Diskussion, die bisher im Forum gelaufen ist, dann in die Podcast-Diskussion überführen. Und deshalb machen wir heute das Thema Mondlandung, Hoax oder nicht. Oder wie Alexa sich so den sehr schönen Titel ausgedacht hat, Man on the Moon. Mit Fragezeichen dann hinten dran. Genau. Ein Hinweis noch am Anfang der Sendung. Es ist wieder soweit, dass Wikipedia zu Spenden aufruft. Einmal im Jahr passiert das ja, um Wikipedia werbefrei und unabhängig zu halten. Es gibt mit Sicherheit viele Anlässe, wo man spenden kann, insbesondere auch humanitäre Dinge. Aber nichtsdestoweniger ist es vielleicht auch mal einen Gedanken wert, wenn man es sich dann eben leisten kann, für die Wissenschaft zu spenden. Und da Alexa und ich ja Wikipedia auch ganz zentral für unsere Arbeit benutzen, zwar nicht als ausschließliche Quelle, aber doch als eine wichtige Quelle unserer Arbeit für unseren Podcast, ist so die Idee, dass ihr euch das mal überlegt, vielleicht auch mal für die Wissenschaft und für Wikipedia als großes, gutes Kompendium vielleicht mal ein paar Euro springen zu lassen. Das sage ich ganz einfach mal so, ohne dass ich von Wikipedia irgendwas dafür bekomme, sondern aus der Überzeugung heraus. Alexa, dann würde ich schon sagen, an der Stelle machen wir vielleicht zunächst mal die Story der Woche, weil ich glaube, ich erwarte mal, dass wir ein relativ langes Thema der Woche heute haben. Da gibt es viel zu sagen zur Mondlandung und damit wir dann nicht so viel Zeit verlieren, würde ich sagen, machen wir die Story der Woche. Wobei ich aber nicht vergessen darf, mich für die vielen, vielen, sozusagen Genesungswünsche, die ich erhalten habe, zu bedanken. Ganz lieb von euch, vielen Dank nochmal dafür, dass ihr sozusagen so Anteil an den Hoaxmastern nehmt. Aber wir, wenn es denn eben geht, werden uns immer bemühen, passend sonntags eine Folge zu produzieren. Ja, Alexander, machen wir jetzt schon mal eine schöne, spacige Story der Woche, würde ich sagen, ne? Okay. Story der Woche. Ja, die Story der Woche beschäftigt sich diesmal passenderweise mit der NASA und dem Beginn des Space-Programms. Als die NASA sich zunächst überlegt hat, dass sie bald Menschen ins Weltall entsenden würde, brauchte sie natürlich auch das entsprechende Equipment, um die Astronauten dort so gut wie möglich arbeiten zu lassen. Das führte dann dazu, dass zum Beispiel ein Stift entwickelt werden musste, der in den verschiedensten Situationen genauso gut schreiben würde wie eben hier auf der Erde sozusagen. Er musste natürlich in Zero oder Low Gravity schreiben, er musste in den verschiedenen Temperaturzonen schreiben, in allen möglichen Situationen, also die etwas widrige Umstände bedeuten könnten. Und deswegen hat die NASA $12 Millionen in ein Projekt gesteckt, und hat einen Stift entwickelt, der also wirklich das absolute Top of the Top in diesem Bereich repräsentierte und der die Astronauten eben ins Weltall begleiten würde, während die Russen einfach einen Bleistift benutzt haben. Genau. Und die Amerikaner haben das gute Stück dann Space Pen getauft, ne? Ganz genau. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte und es ist natürlich die Frage, stimmt die Geschichte? Oder stimmt sie vielleicht doch nicht? Tja. Auch da eine Verschwörung. Das lösen wir wie immer am Ende auf und kommen dann jetzt zum Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ja, wir haben das Thema der Woche mal mit diesen drei berühmten Zitaten beginnen lassen. Das erste Zitat ist von John F. Kennedy zu Beginn der 60er Jahre, 1961 war das, wo er also den Beginn des Mondlandeprogrammes proklamiert, sozusagen. Und natürlich die letzten Worte, unsterblich, von Neil Armstrong, kurz bevor er dann die Mondoberfläche betreten hat. Oder muss man sagen, angeblich betreten hat? Eine interessante Frage. Ja, also es wird ja seit geraumer Zeit darüber spekuliert, ob die Mondlandung nun tatsächlich stattgefunden hat oder ob das Ganze nur ein elaborierter Hoax der Vereinigten Staaten, der Regierung der Vereinigten Staaten mit der NASA zusammen war. Und wir wollen heute mal das Thema behandeln und wollen mal schauen, was für Argumente gibt es denn dafür, dass die Mondlandung eben eine fingierte Geschichte war. Und was spricht dafür, dass der Mensch wirklich auf dem Mond war? Das soll der Inhalt unserer heutigen Sendung sein. Wir haben ja ein ähnliches Konzept schon mal mit dem 11. September gefahren. Und bei der Mondlandung kann man das genauso gut machen. Es gibt natürlich immer wieder die gleichen Argumente der Verschwörungstheoretiker, die angeführt werden, um die Mondlandung in Misskredit zu bringen. Was vielleicht ganz entscheidend und ganz wichtig ist, was man beachten muss und was vielleicht auch den Sinn dieser Sendung nochmal unterstreicht, ist die Tatsache, dass die Zahl derjenigen, die daran zweifeln, dass der Mensch auf dem Mond war, immer mehr ansteigt, je weiter die Mondlandung zurückliegt. Also heute zweifeln viel mehr Menschen prozentual gesehen daran, dass der Mensch jemals auf dem Mond war, als das zum Beispiel in den 70er Jahren der Fall war. Man muss vielleicht heute dann mal so eine Sendung machen. Alex und ich, wir sagen das vielleicht mal vorneweg. Wir sind natürlich der festen Überzeugung, dass die Menschheit tatsächlich auf dem Mond gelandet ist und dass die NASA tatsächlich auf dem Mond gelandet ist. Und werden jetzt auch mal beginnen, euch die Gründe zu nennen, beziehungsweise die Verschwörungstheorien zu entkräften, zu die Banken. Denn es gibt jetzt eine Reihe von auch Fernsehsendungen, die sozusagen proklamieren, dass der Mensch nicht auf dem Mond war. Und eine dieser Dokumentationen war aus dem Jahr 2001 vom Fernseher Fox in den Vereinigten Staaten, die den Titel trug Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon? Und diese wurde auch in Deutschland gezeigt, und zwar im Rahmen von Spiegel TV. Und das ist so eine Sendung, die relativ unkommentiert, letztendlich die These in den Raum stellt, dass der Mensch eben nicht auf dem Mond gelandet ist. Eine weiteres Werk, was sozusagen sich darauf sehr dezidiert fußt, ist der Film Capricorn One, oder bei uns Unternehmen Capricorn, aus dem Jahr 1977, wo der Regisseur Peter Himes das Thema aufgreift. Er variiert es aber so ein bisschen, und da geht es dann nicht um eine Mondlandung, sondern um eine Marslandung, letztendlich um eine Marsmission, die nach der Mondlandung spielt, also dieser Film, wo es dann eben auch so ist, dass die Astronauten gar nicht auf dem Mars landen. Und letztendlich müssen dann die Astronauten, die nicht mehr mitspielen wollen, eigentlich zum Schweigen gebracht werden. Das ist die Story des Films. Da habe ich mal geschaut, den gibt es bei Google Video, und den kann ich euch dann auch im Forum verlinken. Und leider nur auf Englisch, aber wenn ihr sich den mal anschauen will, der ist gar nicht mal so schlecht. Kann sich den anschauen. In diese Verschwörungstheorien, die da zum Zuge kommen, mischen sich sogar noch andere Verschwörungstheorien hinein. Also zum Beispiel soll die Area 51, die ja in sich schon ein großes Geheimnis ist und ein großes Geheimnis birgt angeblich, zum Filmstudio umfunktioniert worden sein. Und dann zieht die Verschwörungstheorie dann noch weitere Kreise, wenn man nämlich behauptet, dass die drei Astronauten, die in der Kommandokapsel von Apollo 1 verbrannt sind, während des Unternehmens sozusagen, oder als Versuch sozusagen, nämlich Jeffrey White und Grissom, dass die getötet worden seien, um diesen ganzen Hoax der Mondlandung oder des Mondlandeprojekts zu vertuschen. Aber was für Motive, wenn ihr jetzt ein bisschen clever hört, ich habe gerade einen Hustenbonbon im Mund, weil ich mein Hals ein bisschen am Kratzen ist, und damit ich euch nicht die Ohren voll huste, lutsche ich gerade was. Aber was sind die Motive der Vereinigten Staaten gewesen? Warum sollten sie diese Mondlandung fingiert haben? Und da gibt es so verschiedene Theorien. Alexa, vielleicht fängst du mal mit einer Theorie an, was für ein Motiv gewesen sein könnte dafür, dass es eine Verschwörungstheorie sein sollte. Ja, also grundsätzlich sagen Verschwörungstheoretiker also zunächst mal, dass man technisch schlicht und ergreifend nicht in der Lage war, ein solches Unternehmen wirklich zum Erfolg zu bringen. Das heißt also, aus den verschiedensten Gründen, auf die wir nachher noch kommen, war eine Mondlandung im Prinzip unmöglich und die einzige Möglichkeit der Amerikaner, das sozusagen als Erfolg zu verbuchen, war, das Ganze zu türken. Da ist ein Motiv zum Beispiel, dass es einfach notwendig war, im Zuge des Kalten Krieges einen Sieg sozusagen, einen Sieg in Anführungsstrichen, über die Sowjetunion zu erreichen, die natürlich ebenfalls Menschen ins Weltall geschickt hat und natürlich ebenso vorhatte, auf dem Mond zu landen. Und dass für die USA es immanent wichtig war, diesen Wettlauf zu gewinnen. Und die einzige Möglichkeit, wie man das tun konnte, war eben die Fälschung der Mondlandung. Ja, wir müssen ja auch nochmal die Zeit betrachten, in der das Ganze spielt, denn dieses Race to the Space, wenn man es dann so nennen will, also dieser Wettlauf ins All zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion, hatte ja eigentlich gar nichts damit zu tun, dass man der friedlichen, bemannten Raumfahrt dass die Tür öffnen wollte, sondern es ging ja um was ganz, ganz anderes. Wenn wir uns an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern, wo die Nazis die V2-Rakete entwickelt hatten mit Hilfe von Werner von Braun, das, was man heute wahrscheinlich eine Mittelstreckenrakete nennt, die ja sogar sehr erfolgreich, wenn man das so zynisch sagen darf, dann auch England angegriffen hat und da große Zerstörung hervorgerufen hat, ohne dass es eigentlich für die Deutschen Verluste bedeutet hat, denn es war einfach nur eine fliegende Bombe, wollte man natürlich so ein Konzept haben, beidseitig, also von Amerika aus, mit Bomben Russland erreichen und umgedreht und das natürlich dann vor dem Hintergrund des atomaren Wettrüstens, am besten mit Atomraketen. Und die damaligen Pläne für den Weltraum sahen eigentlich nichts anderes vor, als Waffensysteme im Weltall zu platzieren, um dann sofort den Gegner attackieren zu können. Dafür brauchte man leistungsfähige Raketen und musste eben das Weltall beherrschen. Und vor diesem Spannungsfeld wurde eben die Raumfahrt vorangetrieben und um das irgendwie vor einem Volk zu rechtfertigen, wurde sozusagen der Wettlauf ins All zur friedlichen Raumfahrt, menschlichen Raumfahrt, fast schon vorgeschoben. Also wenn die Technik mit Menschen funktionierte, konnte man mit Sicherheit auch guten Atomsprengstoff durch die Gegend schicken mit Raketen. Zu dem Punkt, den Alexa eben angeführt hat, dass die Technik gar nicht in der Lage war, muss man ganz klar sagen, dass das auch ziemlich überraschend war, dass diese Astronauten auch ihr Leben durchaus riskiert haben bei jeder dieser Mondlandungen. Mhm. Man muss eigentlich überrascht sein. Und zwar auf die verschiedensten Arten und Weisen, genau, muss man sagen. Genau, man muss eigentlich. Gab es nicht ein Risiko, da gab es Milliarden. Ja, man muss überrascht sein, dass eigentlich, wenn man es zynisch sagen darf, nicht viel mehr Menschen gestorben sind. Und aus der heutigen Warte, man ist ja auch relativ satt gewesen von sehr erfolgreichen Shuttle-Missionen, wenn wir uns erinnern. Die Challenger-Katastrophe 89 wurde mal als massiver Rückschlag hingenommen, man hat gedacht, naja gut, jetzt hat man alles im Griff. Und als dann erneut ein Shuttle in neuerer Zeit abstürzte und wieder Menschenleben kostete, dieser Absturz, ist, glaube ich, erstmal wieder ins Bewusstsein gedrungen, dass eine Reise in das Weltall grundsätzlich eine Reise mit riesigem Risiko ist und eben nicht ein Flug nach Mallorca für ein 10-tägiges Sauffest, sondern ganz klar am Rande des Machbaren immer war und ist. Und natürlich auch in den 60er Jahren war es ein Unterfangen. Und die haben mit Sicherheit auch alle Astronauten, die an den Apollo-Programmen beteiligt waren, gute Lebensversicherungen abgeschlossen, damit die Familien im Falle eines Unglücks gut versorgt waren. Also ob die wirklich damit gerechnet haben, wieder zurückzukommen, die Chancen waren wahrscheinlich 50-50 oder unter Umständen noch schlechter. Die Amerikaner haben offensichtlich ihre Schweigen gehabt, dass das alles so gut funktioniert hat. Zweites Motiv, was immer gerne angeführt wird von Verschwörungstheoretikern, ist die Ablenkung des amerikanischen Volkes von den Problemen in Vietnam. Das lief ja nicht gut und da musste man also Erfolge auf anderer Ebene vorweisen, Und man muss einfach sagen, dass das natürlich völliger Blödsinn ist, weil die Probleme in Vietnam begannen 1964 mit den Vietnam-Interventionen und wie gesagt, Anfang der 60er Jahre, also genau am 25. Mai 1961 ist übrigens die Rede, da muss ich mich vielleicht nochmal am Anfang korrigieren, hat John F. Kennedy gesagt, wir wollen auf dem Mond landen. Das war lange bevor die Probleme in Vietnam in der Form begannen. Also ist das mit Sicherheit kein Vorwand gewesen, die Mondlandung zu fingieren. Und letztendlich das dritte Motiv, Alexa, wenn ich das gerade vorwegnehme. Ja, das ist besonders abwegig, ja. Ja, nämlich, dass die NASA um ihr Budget fürchten oder gefürchtet hat, wenn das nicht klappt und deswegen alles gefälscht hat. Aber das Geld ist ja mehr oder weniger an die ganzen Subunternehmen geflossen, die für die NASA die Sachen gebaut haben. Da gingen also ein paar Gehälter bei drauf, aber natürlich nicht 30 Milliarden, die NASA sonst zur Verfügung gehabt hätte, um sie irgendwie auszugeben, sondern das Geld wurde eben an Subunternehmer weitergegeben. Ja, das ist aus so vielen Gründen irgendwie der größte Quatsch unter den ganzen Theorien, denn also das würde ja auch bedeuten, dass nicht die US-Regierung die Welt getäuscht hat, sondern dass die NASA im Prinzip die US-Regierung getäuscht hat, indem sie da irgendwie ein Projekt veranstaltet hat, was es gar nicht wirklich gab, nur um irgendwelche Gelder nicht zu verlieren. Und außerdem, wie gesagt, hätte eine solche Verschwörung immens viel mehr Geld gekostet, als man letzten Endes irgendwie eingespart hätte. Genau. Man hätte ja auch zum Vertuschen sehr viel Geld investieren müssen. Und also das ist so ein völlig schizophrenes Argument. Kommen wir mal zu den einzelnen Punkten, die Verschwörungstheoretiker immer wieder gerne auch anbringen. Da gibt es zum einen diesen großen Komplex der filmischen und fotografischen Fotos, Beweise, die immer wieder angeführt werden. Grundsätzlich muss man vielleicht vorab erstmal sagen, dass natürlich die Fotos, das wird ja immer wieder gesagt, das sind gestellte Fotos aus den verschiedensten Gründen. Also an die Originalfotos kommt ja gar keiner dran. Und viele Verschwörungstheoretiker haben JPEG-Dateien sich irgendwann mal irgendwo aus dem Internet organisiert. Und wer sich so ein bisschen auskennt mit Dateiformaten im Internet, also das JPG, also JPEG-Format, ist ja schon auch ein komprimiertes Fotoformat. Und da gehen natürlich Informationen verloren. Und jeder kann mal sich den Spaß machen, ein Digitalkamera-Foto einer höheren Auflösung anzufangen, in JPEG-Bilder umzuwandeln und vielleicht auch mal in der Größe zu variieren und dann am Ende mal die Bildqualität der dritten oder vierten Generation eines solchen Bildes mit dem Originalfoto zu vergleichen. Und da sieht man dann schon, wie die Qualität und die Bildinformation, die enthalten ist, verloren geht und deshalb sozusagen die Bilder als Fälschung zu bezeichnen, ist natürlich völliger Quatsch. Also erst recht, wenn man die Kopie der Kopie der Kopie dann auch noch möglichst vergrößern will, um irgendwelche Details zu erkennen, das ist natürlich von Anfang an nicht von Erfolg gekrönt, sein Unternehmen. Genau, aber gehen wir mal ins Detail. Also was zum Beispiel gerne angesprochen wird, ist, dass die Mondoberfläche ja mehr oder weniger immer eine gleiche Kulisse ist. Und auch wenn größere Strecken zurückgelegt würden, würde sich quasi der Hintergrund gar nicht entsprechend verändern oder in der Form verändern, wie es sich verändern müsste, wenn man also auf einer Landschaft wäre und ein paar hundert Meter sich bewegt, dann bewegen sich die Hügel nicht und die Krater nicht. Und man muss einfach mal ganz klipp und klar sagen, dass ein zweidimensionales Foto schon mal schwierig ist, um so etwas wie eine Bergkuppe abzubilden. Eine Tiefenwahrnehmung zu erzeugen. Und zum Zweiten ist das menschliche Gehirn auch an dieser Stelle teilweise einfach ungeeignet. Es gibt ja durchaus auch zum Beispiel so Straßenzüge, an die fühle ich mich gerade erinnert, die scheinbar bergauf gehen. Und wenn man eine Flasche hinlegt, fängt die aber bergauf an zu rollen, wie die Straße an sich bergab geht. Und das Gehirn einfach nicht in der Lage ist, ohne Bezugspunkt wirklich die Höhenunterschiede dieser Straße zu interpretieren und dann einfach einen Anstieg interpretiert, wo in Tatsächlichkeit ein, jetzt habe ich selber Tatsächlichkeit gesagt, das ist unfassbar. Ich bin kurz darüber das Wort aufgeregt, dass Leute neuerdings Tatsächlichkeit benutzen, sondern tatsächlich die Straße bergab läuft. Und genau das Phänomen hat man bei der Mondlandschaft natürlich auch. Die Mondlandschaft ist in sich sehr, sehr ähnlich und bietet wenig Anhaltspunkte und eine Bergkette von links oder von rechts oder weiter her oder näher dran fotografiert, mag sich vielleicht nicht genügend verändern, als man das vielleicht erwarten würde. Also Das ist auf alle Fälle schon mal kein Argument zu sagen, die waren da gar nicht, sondern haben alles in der gleichen Pappkulisse fotografiert. Ein weiteres anscheinend sehr überzeugendes Argument der Verschwörungstheoretiker und ein Fotobeweis soll sein, die Tatsache, dass während die ganzen Fotos auf dem Mond geschossen wurden, nie Sterne zu sehen sind. Also man sieht immer einen sternlosen, schwarzen Himmel als Hintergrund. Und das ist natürlich eine Tatsache, die schlicht und ergreifend an den Blendstufen und am Kontrastumfang der Kameras, die benutzt wurden, liegen. Also der Kontrastumfang, der möglich war abzubilden, war eben viel geringer als diese hohen Helligkeitsunterschiede, die tatsächlich bei den Objekten dann zu finden waren. Also man hat diese helle reflektierende Mondoberfläche, man hat dann als Hintergrund die Sterne und den Himmel und es war einfach unmöglich, die Sterne abzubilden, da diese eben außerhalb des Kontrastumfangs lagen. Genau. Ganz beliebt und auch immer toll ist die Tatsache, dass die Schatten, die geworfen werden, nicht parallel zueinander verlaufen. Und auch die Länge der Schatten ist uneinheitlich. Und da sagen die dann, ja, das kann nur dann passieren. Also ich habe auf dem Mond nur eine Lichtquelle, das ist die Sonne und die scheint von mir aus von links und dann fallen alle Schatten nach rechts in die gleiche Richtung und haben auch die gleiche Länge. Und müssen parallel sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind da Studioscheinwerfer und dann haben die das alles künstlich ausgeleuchtet. Und das ist eigentlich schon fast der beste Beweis. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn der Mond ist zunächst mal keine plane Oberfläche, sondern wie wir ja sehen, ist sehr wellig. Es gibt Krater, es gibt kleine Löcher, es gibt Vertiefungen, es gibt eine unebene Oberfläche. Und das verzerrt schon mal Schatten. Alleine das. Denn ein Schatten kann kürzer oder länger werden, wenn er zum Beispiel in ein Loch hineinfällt, dann wirkt er länger, als wenn er bergauf ist. Also das ist der erste Punkt. Und der Fotograf selber verzerrt so ein bisschen den Schattenwurf. Und es gibt eine Reihe von Fotos, wenn ihr die mal selber stießt bei strahlendem Sonnenschein, wo ihr das seht. Und wenn mehrere Lichtquellen sozusagen benutzt würden aus unterschiedlichen Richtungen, dann würde es nicht einen Schatten für das Objekt geben. Ja, also erinnert euch mal, wer Fußball guckt, an ein Fußballstadion, wo abends das Flutlicht eingeschaltet wird, da haben die Fußballspieler vier Schatten, weil aus vier Ecken das Licht kommt. Und dann werfen die in alle vier Richtungen einen Schatten und haben dann so viermal einen Schatten um sich rum, wenn das angeschaltet ist. Und wenn ich mehrere Scheinwerfer in einem Studio habe, dann müsste ein Objekt zumindest auch mehrere Schatten haben. Also diese Problematik, dass die Schatten nicht parallel laufen, ist eine normale Tatsache. Und das kann man auf der Erde auch, auf der Erde mit nur einer Sonne im strahlenden Sonnenschein belegen. Wir können mal ein Foto, das gibt's hier bei Wikipedia, ist das verlinkt, das verlinken wir vielleicht mal auch im Forum, dass ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, dass also auch auf der Erde bei strahlendem Sonnenschein die Schatten irgendwie unterschiedlich lang sind und nicht parallel verlaufen. Ein weiterer sehr schöner Punkt, der immer angeführt wird, sind die Fadenkreuze auf den Bildern. Also bei den Fotokameras, die die Astronauten während der Mondmission benutzt haben, war so, dass eine Glasplatte vor dem Objektiv angebracht war, in die so kleine Fadenkreuze, Pluszeichen geritzt waren. Und es werden immer wieder Bilder herangeführt, wo ein Objekt sozusagen so ein Kreuz überdeckt. Und das wird als Beweis dafür angeführt, dass dann offensichtlich hinterher die Retusche aus dem Studio nicht vernünftig gemacht worden ist, weil natürlich, das ist auch völlig klar, normalerweise diese kleinen Fadenkreuze jedes Objekt komplett überdecken müssten. Und da kommen wir zu so einem Phänomen oder einer Mischung aus zwei Phänomenen letztendlich, die das erklären können und relativ einfach erklären können. Das eine ist der besagte Umstand, dass wenn man die vierte JPEG-Kopie eines Bitmaps, eines GIFs, was man sich von irgendeiner Internetseite geklaut hat, vergrößert, dass da diese Information einfach irgendwann auch im Eimer ist und gerade JPEG zum Beispiel berechnet ja sozusagen, komprimiert und berechnet dadurch auch Bildinformationen. Wer vielleicht mal das AVI-Videoformat für bewegte Bilder kennt oder das MPEG-Bildformat für bewegte Bilder, der weiß zum Beispiel, dass eine ganz glatte schwarze Fläche bei einem Film, wenn das eine MPEG-Datei oder AVI-Datei ist, manchmal so grieselig wird, weil da das System faul wird und nicht mehr vernünftig rechnet und dann unter Umständen falsche Farbwerte benutzt. Und das kann der eine Grund sein. Das andere ist so ein Effekt in der Fotografie, den man Ausbluten nennt, wo dann also beim Erstellen des Bildes vom Negativ dann doch nochmal ja, Belichtungsinformationen nicht punktgenau platziert ist und dann dementsprechend sozusagen es aussieht, als ob dieses Fadenkreuz überdeckt ist, und das ist letztendlich aber ein Phänomen der Entwicklung. Und wenn man mal bedenkt, dass diese Bilder inzwischen und auch die Negative alte Negative waren, das war ja Filmmaterial aus den 60er Jahren, was vielleicht qualitativ auch noch nicht so hochklassig war, wie es dann heute der Fall ist, zumal es ja heute kaum noch Film in analoger Form gibt. Also der sogenannte Ausblutungseffekt bei der analogen Filmentwicklung ist mit Sicherheit dann das zweite Standbein, um diese ja, Fadenkreuzproblematik zu erklären. Ganz toller Punkt, wenn wir bei den Fotografien noch einen Moment bleiben, ist die Tatsache, dass alle Fotos ganz toll sind. Das sagen Verschwörungstheoretiker. Die Motive sind zu gut getroffen. Ja, also wir alle wissen ja nun mal nicht genau, und die NASA hat da keine genaue Zahl, dem ist zumindest meiner Kenntnis nach nicht bekannt gegeben. Aber mit Sicherheit auch nur die Bilder der Öffentlichkeit gegeben, die sich lohnten. Also was nützt es denn davon, ein Foto zu machen, wo der Handschuh des Astronauten vorm Objektiv zum Beispiel noch ist oder so? Also man muss dazu sagen, dass die Astronauten auf der Mondoberfläche die Fotos blind gemacht haben. Mhm. Die Kameras waren vor der Brust am Overall sozusagen, am Raumanzug angebracht. Und die Kameras sind auch so weit modifiziert worden, dass die Astronauten überhaupt sie betätigen konnten. Also es musste zum Beispiel der Auslöseknopf natürlich in irgendeiner Form vergrößert werden, damit man ihn auch in diesen klobigen Handschuhen noch irgendwie drücken kann. Und die Astronauten haben natürlich auch ein umfangreiches Training im Vorfeld erhalten und natürlich genau gelernt, wie man nun blind und mit diesen Kameras tatsächlich Fotos machen kann. Also insofern ist es nicht so überraschend, dass die meisten Fotos gut sind, und die nichts geworden sind, wird die NASA mit Sicherheit nicht publiziert haben. Würde ich auch nicht machen, wenn ich von einem Erfolg einer Mission berichten möchte. Also ist ein Argument, was ich so für völlig Banane halte. Und das Letzte, das ist so ein Argument, das wird bei den Kameras angeführt, gilt aber grundsätzlich auch immer, ist so diese Misskonzeption der Temperaturen auf dem Mond. Und das ist so ein Punkt, also da reden so viele Leute drüber, ohne da wirklich Ahnung von zu haben. Also es wird immer gesagt, die Mondoberfläche weist Temperaturen im Bereich von minus 40 Grad bis plus 130 Grad Celsius auf. Und im Prinzip ist das ja auch richtig. Das ist auch so, das ist natürlich ein ganz konkreter Fakt. Und dann wird aber gesagt, so ein Temperaturradius kann überhaupt gar keinen Film überstehen, der geht dabei kaputt. Die Mondfähre sei gar nicht in der Lage, das ausgehalten zu halten, diese Mondtemperaturdifferenzen, denn wenn die Sonne drauf geschienen hat auf die Mondfähre, dann waren dort 130 Grad plus, und auf der Schattenseite der Mondfähre waren 40 Grad minus. Das wäre materialtechnisch gar nicht gegangen, und auch der super kalte Treibstoff, der an Bord gewesen ist, der hätte das gar nicht, diese Temperaturdifferenzen, dafür sei das gar nicht alles isoliert gewesen. Und das ist für viele so ein ganz entscheidender Fakt, und dann ist das wieder Stein der Weisen, und deswegen ist das nicht, konnte das nicht passen. Das ist alles richtig, aber wir reden von der Mondoberfläche. Das heißt also, da wo der Astronaut irgendwie den Boden berührt, da drüber ist keine Atmosphäre. Herrscht keine Atmosphäre, genau. Das heißt, die Wärme kann nicht transportiert werden letztendlich, und die Wärme, die entsteht durch die Sonneneinstrahlung auf dem Mond, liegt so bei circa bei 20 bis 25 Grad Celsius. Also das war die Temperatur, der sich die Astronauten und die Mondfähre ausgesetzt gesehen haben. Die werden mit Sicherheit gut isolierte Schuhe gehabt haben. Und die Mondfähre steht ja auch nur auf relativ kleinen Füßen auf der Mondoberfläche. Und wenn die dann die Wärme soweit nicht weiter, oder die Kälte in dem Fall soweit nicht weiterleiten, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also diese Information der Temperatur auf der Mondoberfläche wird immer völlig falsch interpretiert. Das ist wie die Asphalttemperatur beim Formel-1-Rennen. Die Asphalttemperatur hat auch nichts damit zu tun, wie die Luft oben drüber ist. Und da ist zumindest noch ein Trägermedium, was einen Bezug herstellen kann. Das ist im Vakuum des Weltalls eher dann noch nicht mal der Fall. Zudem muss man sich vor Augen führen, dass der längste Aufenthalt auf dem Mond knapp 75 Stunden, also jetzt bei der letzten Mission, Apollo 17, gedauert hat. Und wenn man das mal in eine Verschiebung des Sonnenstandes auf der Erde umrechnet, dann ist das eine Verschiebung um weniger als 3 Stunden. Das heißt also, die extremen Temperaturen konnten sich durch diese Lichteinstrahlungsverschiebung überhaupt nicht entwickeln. Genau. Also, Temperatur auch Blödsinn. Das muss mit den Worten von Harald Lesch sagen. Ja, der regt sich da immer verführt drüber auf, der Astronom aus dem bayerischen Fernsehen. Nein, aber das ist wirklich so ein Punkt. Also diese Temperatur, das führen Leute immer so vehement an und da ist halt völliger Quatsch. Ja, es gibt dann noch eine Reihe weiterer fototechnischer Dinge, dass auf Requisiten dann plötzlich Buchstaben zu sehen sind, auf irgendwelchen Mondsteinen. Ja, auch das wieder Kopie einer Kopie, Fussel in der Linse. Mit oder ohne Fussel, genau. Geht in das Gleiche, das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht noch ausführen, weil sonst machen wir eine 8-Stunden-Sendung. Vielleicht ganz kurz ein Satz zur wehenden Fahne, Alexa, ja, dass wir das auch kurz erwähnen, obwohl natürlich, ich hab nie die Fahne übrigens wehen sehen. Also bei einigen Sachen, Nein. Wenn mir einer die Fotos mit den Schatten zeigt, da fange ich auch kurz drüber nachzudenken. Aber die wehende Fahne habe ich nie verstanden, aber Alexa, erklär uns Nee, also man sieht auf manchen Fotos die amerikanische Flagge, also natürlich erstmal an zwei Streben aufgehängt, damit sie auch wirklich zu sehen ist und nicht schlapp runterhängt. Man sieht auf den Fotos, dass die Flagge etwas gekrisselt ist, möchte ich es mal nennen. Ja, als ob sie als ob sie wehen würde, hat natürlich nichts damit zu tun, dass sie da tatsächlich in einem Wind weht oder dass die im Studio irgendwie mit dem Ventilator nicht aufgepasst haben. Wenn man so eine Flagge in die Erde bzw. die Mondoberfläche steckt, dann ist durch diese Bewegung natürlich auch eine Bewegung des Stoffs hervorgerufen. Und da ja nun sich diese Bewegung nicht zurückbilden kann, sieht es natürlich so aus, als wäre diese Flagge im Wind bewegt und würde sich auch noch weiter bewegen. Wobei, wenn man mal da zwei Fotos nimmt, die ja einige Minuten entfernt voneinander aufgenommen worden sind, dann sieht man, dass die Schatten und dass diese Bewegung des Stoffs exakt gleich sind. Das heißt also, die Flagge hat sich eben nicht bewegt, sondern diese Unregelmäßigkeiten sind exakt gleich geblieben. Mhm. Das ist natürlich auch aus dem Grund so, weil eben keine Atmosphäre herrscht und überhaupt kein Wind herrscht, sondern einfach nur die physikalische Bewegung des Stoffs beim Hineinstecken der Flagge hat dieses Gekrissel hervorgerufen. Und dass man die Flagge überhaupt sieht, liegt natürlich daran, dass dieser Flaggenmast ein umgedrehtes L war. Also die Flagge das war. Das genau, wie ich gerade sagte, genau an zwei Streben, damit man auch schön genau sieht, wie sie hängt. Genau, so umgedrehtes L, muss man sich das dann eben vorstellen, diese zwei Streben, genau. Ja, dann, was haben wir noch? Die Schwerkraft auf dem Mond, die Astronauten springen einigen Leuten nicht hoch genug, weil da ja auch eine geringere Schwerkraft ist. Da muss man einfach nur sagen, ich finde es beeindruckend, dass die überhaupt springen können. Schnallt euch mal 80 bis 90 Kilo Gewicht an euren Körper, das war nämlich ungefähr das Gewicht der Raumanzüge, und dann springt auf der Erde mal hoch. Das kriegt man gar nicht mehr hin. Also wenn ihr mit 80 oder 90 Kilo, das ist also eine zweite ausgewachsene Person, wenn man die auf den Arm nimmt und dann nochmal hochspringen soll. Genau. Und für die Rollenspieler oder Live-Rollenspieler unter uns, das ist wesentlich mehr als jede Vollplatte wiegt. Genau, also insofern, auch das ist natürlich völliger Blödsinn, und dass die überhaupt so hüpfend sich bewegen konnten in den Raumanzügen, mit Sicherheit ein Beweis dafür, dass sie in einem Umfeld mit geringerer Schwerkraft unterwegs waren. Ja, die Strahlenbelastung, der Van Allen-Gürtel, ja, auch immer wieder ein ganz wichtiger Aspekt. Alexa, willst du da ein paar Sachen zu sagen? Ja, also das ist so ein Totschlagargument für alle, die sagen, man kann als Astronaut in keinem Vehikel und sowieso schon mal gar nicht den Van Allen-Gürtel zwischen Erde und Mond durchqueren, weil man dann sofort so hohe Strahlungsschäden davon tragen würde, dass man daran unweigerlich stirbt. Ja, das ist natürlich ein Argument, was in der Form nicht haltbar ist, denn die Astronauten auf ihrem Weg von der Erde zum Mond haben sich in diesem Strahlungsgürtel gar nicht lange genug aufgehalten, um eine solche tödliche Sofortdosis aufzunehmen. Wenn man das auf die erlaubten Strahlungswerte umrechnet, die ja jeder von uns sozusagen irgendwie abbekommen könnte, ohne Schaden davon zu tragen, kann man sagen, dass diese aufgenommene Strahlendosis ungefähr bei 4,3 Millisievert liegt. Das ist ein Wert für die gesamte Durchquerung dieses Van Allen-Gürtels und liegt also ungefähr bei dem Doppelten der jährlich aufgenommenen Strahlendosis eines Bürgers in Deutschland, Österreich oder wie auch immer. So, das ist nämlich ein ganz entscheidender Faktor. Man muss, also vielleicht sagen wir ganz kurz noch, was der Van Allen-Gürtel ist. Also das Magnetfeld der Erde sorgt ja dafür, dass nicht nur der Kompass nach Norden zeigt, also Das Magnetfeld der Erde lässt den Kompass nach Norden zeigen, nicht Eisenberg am Nordpol. Das war eine andere Folge, aber ich sag's nochmal zur Sicherheit dabei. Und es gibt einen zweiten, fast noch wichtigeren Faktor, den unser Magnetfeld hat, ist das nämlich die Tatsache, dass die Strahlung der Sonne und auch die radioaktive Strahlung und sonstige Auswürfe der Sonne, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, auch um die Erde herum geleitet werden und abgelenkt werden, sodass natürlich ganz viel der schädlichen Strahlung der Sonne gar nicht auf der Erde ankommt. Ganz entscheidender Faktor dafür, dass ich hier überhaupt Leben entwickeln konnte. Und an diesem Rand von diesem Gebiet, das ist so ein Ei um die Erde herum, muss man sich das so ein bisschen vorstellen, so eiförmig um die Erde herum, ist eben dieser Van Allen-Gürtel, wo die Strahlung dann abgelenkt wird, zusammentrifft und sonderlich hoch ist. Und der muss eben durchquert werden, wenn man zum Mond will. Der reicht nicht bis zum Mond, dieses geschützte Feld, und das ist der Van Allen-Gürtel. Und nichtsdestoweniger nimmt man auf der Erde eben auch Strahlung auf. In diesem Moment gerade werden wir von radioaktiven Teilchen getroffen. Und die Astronauten haben also sozusagen die doppelte Jahresdosis aufgenommen, was mit Sicherheit vielleicht nicht toll ist, aber auch bei weitem natürlich nicht für eine Strahlenverbrennung oder tödliche Dosis genügt. Also wir haben das jetzt natürlich ein bisschen salopp alles formuliert. Und die Spitzfindigen unter euch werden sicherlich sagen, dass es, wenn es zu Sonnenstürmen kommt, natürlich aufgrund dieses Umstandes zu einer sehr starken Dosiserhöhung kommt. Und tatsächlich war das auch einmal so, nämlich während der Apollo 16 Mission. Da kam es nämlich aufgrund magnetischer Sonnenstürme zu einer Dosisleitung von 10 Sievert pro Eruption. Und da war es wirklich erstens von Glück zu sagen, dass die Astronauten dieser Strahlendosis nur kurzzeitig ausgesetzt waren und natürlich auch, dass sie durch das Raumschiff einen gewissen Schutz genossen. Denn wenn man wirklich ungeschützt eine solche Sofortdosis erhält, dann hat das natürlich heftige Auswirkungen und hätte sicherlich den Tod der Astronauten bedeutet. Und das ist einer der Fälle, wo die Amerikaner einfach tierisches Schwein hatten, dass keine langanhaltenden, heftigen Sonneneruptionen zur Zeit, wo sich die Apollo-Raumschiffe auf dem Weg zum Mond befunden haben, ausgebrochen sind. Weil dann wären die tatsächlich verstrahlt worden. Und da haben sie das erste Mal, wir haben das ja im Eingang schon gesagt, richtig Schwein gehabt, dass das nicht der Fall war. Ja, also man darf das Risiko natürlich auch nicht herunterspielen. Das waren nicht so sehr Forscher, sondern man kann fast sagen Soldaten, die da wirklich ins Weltall sich begeben haben und wirklich ihr Leben für ihr Land riskiert haben. Und da mit Sicherheit auch damit rechnen mussten zu sterben. Genau. Wir können weitermachen. beim Start der Mondlandefähre, insbesondere beim Start von der Mondoberfläche zurück zur Erde, war es total leise. Also jeder, der Raumschiff Enterprise kennt, der irgendwelche Space Race Filme kennt, weiß doch, dass wenn ein Raumschiff abhebt, es ein riesiges Dröhnen des Triebwerkes gibt, das so laut ist, dass jegliche Kommunikation verhindert. Und trotzdem konnten die Astronauten locker funken, obwohl dann der Mondlander abhob. Ist das doch vielleicht der schlagende Beweis dafür, dass das Ganze doch gefaked war? Natürlich nicht. Wir befinden uns nach wie vor im Vakuum. Und wenn ihr mal einen Wecker, so einen schönen alten Wecker mit Glocken nehmt, in eine Glaskuppel tut und diese evakuiert, so wie der Physiker es nennt, wenn man ein Vakuum erzeugt, dann und der Wecker klingelt, dann hört man fast nichts mehr. Das liegt einfach daran, dass sich Geräusche nur dann verbreiten können, wenn sie ein Trägermedium, also in dem Fall Luft, Sauerstoff, Atmosphäre haben. Das Einzige, was in den Raumschiffen zu hören gewesen sein wird, ist das Austreten des Treibstoffs aus den Tanks. Und das klingt ungefähr so wie das Rauschen einer Heizung, wenn warmes Wasser durch die Heizung fließt. Das mag vielleicht auch ein bisschen lauter gewesen sein. Und dann kommt aber noch der zweite Effekt dazu, nämlich dass die natürlich Rausch- oder Geräuschminimierende Mikrofone an ihren Helmen hatten, die darauf ausgerichtet waren, erstmal alle Außengeräusche abzuschirmen, damit eben die menschliche Sprache gut zu verstehen ist. Also auch das natürlich definitiv gar kein Argument dafür, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Gleicher Kontext, die Stichflamme während des Abfluges. Erstmal war dann die Kamera, die dann noch auf der Mondoberfläche war, auch nicht eine heutige HD-Kamera, die etwas filmen konnte. Und zum Zweiten verbrennt das eher unsichtbar in der Flamme. Und da muss es auch einen ganz bestimmten Lichtanfall geben, damit man das sehen kann. Und es werden dann ganz oft auch gerne mal Bilder gezeigt von dem Shuttle, wo die Antriebsdüsen dann, da sieht man auch, dass da Gas austritt oder dass man so eine Art Feuerschweif sieht. Aber da ist dann auch ein anderes Lichtverhältnis, eben gerade, weil auf dem Mond das Licht nur aus einer Richtung kommt. Also insofern auch das völliger Blödsinn. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Wir haben, also wen es interessiert, das ist der deutsche Wikipedia-Artikel zur Mondlandelüge, den wir hier zitieren, der ist super gut geschrieben. Und ja, wir waren erstaunt. Also wir haben uns wirklich viele Seiten angeschaut, weil es gibt natürlich Milliarden von Seiten pro und contra und es gibt auch gute deutsche Seiten, die das alles aufbereiten. Aber so komprimiert und detailliert wie in dem Wikipedia-Artikel haben wir es sonst eigentlich nicht gefunden. Genau. Was wir vielleicht noch ganz kurz sagen können, wichtiger Aspekt ist das Mondgestein, was ja auf die Erde gebracht worden ist. Das ist mehrfach untersucht worden und es ist vor allen Dingen, also zunächst mal das Mondgestein als solches, der Amerikaners untersucht worden und hat eindeutige wissenschaftliche Eigenarten, die ein Gestein, was auch als Mondmeteorit, das wird oft gesagt, dass das Gestein, was als Mondmeteorit auf die Erde eingeschlagen ist, nicht aufweisen kann. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das könnt ihr euch dann vielleicht nochmal durchlesen. Also das geht nicht. Und die Russen haben ja dann mit ihren Luchot-Sonden dann auch Mondgestein auf die Erde gebracht, also mit unbewandten Missionen. Und man hat irgendwann dann auch mal es geschafft, im Rahmen des Glasnost war es dann wissenschaftlich möglich, die russischen Gesteinsproben mit den amerikanischen Gesteinsproben zu vergleichen. Und es war eindeutig, dass diese beiden Gesteinsproben die gleichen Merkmale aufwiesen. Das heißt, es konnte nicht von der Erde stammen. Also, dass der übrigens, wo wir gerade bei der Sowjetunion sind, hätte nicht die Sowjetunion oder Russland oder wie auch immer, wenn es nicht die ersten gewesen, die widersprochen hätten, wenn das Ganze wirklich auch nur den geringsten Ansatz eines Hoaxes gehabt hätte. Ja, das hätte ich gerne gesagt. Das wäre ja eigentlich Wasser auf deren Mühlen gewesen. Ja, das war eigentlich der Punkt, den hätte ich gerne am Ende nochmal sagen wollen, aber du hast ihn vorweggenommen. Natürlich ist das so. Also, wenn 1969 auch nur geringer Zweifel bestanden, dass die Amerikaner auf dem Mond wirklich gewesen sind und dass es ein Fake gewesen wäre. Ich glaube schon, dass KGB und sonstige Geheimdienste der Sowjetunion alles daran gesetzt hätten, nachzuweisen, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren. Denn das wäre doch die größte Schmach gewesen, wenn und in der damaligen Zeit, als alles noch frisch war, mit Geheimdiensten. Ich glaube, die Russen haben das schon geprüft, ob das echt war oder nicht. Und die Russen haben leider nichts gefunden. Die mussten feststellen, wir sind geschlagen worden. Die Amerikaner waren vor uns auf dem Mond. Und genau aus dem Grund konnten sie da auch nicht widersprechen. Und wie du schon sagst, Alexa, das hätten sie mit Sicherheit getan, weil das wäre die größte Schmach für Amerika gewesen. Und wer weiß, wie unsere Welt aussehen würde, wenn das passiert wäre. Vielleicht wären wir heute alle Kommunisten. Man weiß es nicht. Aber es ist anders gekommen. Also insofern auch das nochmal ein ganz klarer Aspekt. Für mich fast bei all dieser wissenschaftlichen Betrachtung, die natürlich Spaß macht, das zu debunken, fast der wichtigste Fakt, die Russen hätten widersprochen und hätten auch jedes kleinste Fünkchen von Zweifel dafür genutzt, den Amerikanern nachzuweisen, dass sie nicht auf dem Mond waren. Genau. Ja, ich würde ganz gerne noch zum Schluss auf Phil Plate und seine Bad Astronomy-Seite hinweisen. Wir können das sicherlich auch nochmal im Forum dann verlinken. Obwohl wir uns jetzt weitgehend auf Wikipedia gestützt haben, ist Phil Plate natürlich einer derjenigen, die das Ganze wirklich detailliert untersucht haben. Also er hat auch ein Buch geschrieben, Bad Astronomy, Misconceptions and Misuse Revealed from Astrology to the Moon Landing Hoax, in Anführungsstrichen. Ein tolles Buch sicherlich und seine Internetseite ist auch genial und wir können einfach seinen Namen nicht unerwähnt lassen an der Stelle. Ganz genau, ein ganz führender Verfechter der Tatsache, dass der Mensch auf dem Mond war. Wir können noch anführen, dass es eben diese kleinen Spiegel gibt, die von Apollo-Astronauten auf dem Mond platziert worden sind, um eben die Distanzmessung zwischen Erde und Mond zu machen. Man kann mit dem Laser auf den Mond schießen, wenn man die Koordinaten weiß, und das Laserlicht wird zurückgeworfen. Und man kann aus der Reisezeit des Lichtes die Distanz berechnen. Das hatten wir sogar auch schon mal irgendwann erwähnt. Also auch das ist nochmal ein Beweis dafür, dass auf dem Mond Dinge platziert sind. Und Phil Plates sagt in einem Interview, das ja in dieser Dokumentation ist, die Stefan im Forum ja schon verlinkt hat über YouTube, dass er der Erste ist, wenn man also irgendwann mal so weit bildauflösend in der Lage ist, sich die Mondoberfläche mit einer Genauigkeit anzuschauen und dann eben die Mondlandegestelle, die noch da sind, sehen kann oder auch nicht. Dass er der Erste ist, der sagen wird, wenn da nichts zu finden ist, was ist denn da los, wie kann das denn sein, dass da jetzt kein Mondgestell steht, da wo es hingehört. Und genauso würde ich das auch formulieren, wenn natürlich irgendwann ein bildgebendes Verfahren sagt, da steht gar nichts rum auf dem Mond, da steht auch gar kein Mondauto mehr, dann würde ich auch schwer ins Grübeln kommen. Aber ich bin der absolut festen Überzeugung, dass wenn es diese bildgebenden Verfahren dann gibt, dass man dann auch eben die Reste der Mondsonden dort finden wird. Kleine Anmerkung hierzu, im Augenblick ist, glaube ich, das größte Objekt, was man sehen kann, oder das kleinste Objekt vielmehr, was man sehen kann auf dem Mond, ungefähr 60 Meter groß. Die Objekte, die zurückgelassen worden sind, sind natürlich alle unter 10 Metern. Groß. Insofern müssen wir da noch etwas warten, bis wir so genaue Fotos bekommen. Genau. Es gibt diverse kulturelle Reflexionen natürlich auf die Mondlandung. In zig Filmen wird mit dem Bild gespielt. Es gibt Computerspiele, die es ansprechen. Es gibt Zeichentrickserien, die es ansprechen. Alex und ich, wir haben ja schon einmal im Rahmen unserer Folge über Verschwörungstheorien die Dokumentation Kubrick, Nixon und der Mann im Mond genannt. Die werden wir an der Stelle nochmal auch im Forum verlinken oder quer verlinken zumindest, sodass ihr die euch angucken könnt. Wir werden Unternehmen Capricorn nochmal verlinken in der Originalfassung. Da heißt er dann eben Capricorn One, damit ihr euch den anschauen könnt. Der ist nämlich über Google Video, hatte ich ja schon gesagt, verfügbar. Und den Thread, den seinerzeit, ich meine, Stefan geöffnet hat, schieben wir dann am Ende dieser Sendung dann in die Podcast-Diskussion zur Folge. Und natürlich könnt ihr da weiter darüber diskutieren. Und wir hoffen, einige der Kernelemente, die immer wieder von den Verschwörungstheoretikern angeführt werden, mit dieser Folge so ein bisschen ausgehebelt zu haben und euch auch mal Argumentationsgrundlage zu geben, wenn ihr mal auf einer Party seid und einer will euch dann erzählen, die waren gar nicht auf dem Mond, dass ihr dann so ein bisschen Feuer auch habt und Futter habt, um dem gegenargumentativ zu begegnen. Und dann hätten wir unser Ziel erreicht. Und wenn ich hier oben auf die Zeitachse unseres Aufnahmeprogramms gerade mal schaue, könnte es sein, dass das diesmal wirklich die allerlängste Folge von Huxilla ist, die wir hier produziert haben. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir werden den Wikipedia-Artikel natürlich auch verlinken. Da könnt ihr dann noch weitere Details durchlesen. Wir werden die Seite von Phil Plate mit Sicherheit auch verlinken. Bad Astronomy. Und dann habt ihr, glaube ich, alle Informationen darüber, dass der Mensch 1969 das erste Mal tatsächlich seinen Fuß auf einen fremden Himmelskörper gesetzt hat. Und das ist eine erstaunliche Leistung zu der Zeit und eine Sache, die ziemlich toll ist. Und ich bin eigentlich traurig, dass ich das damals nicht miterleben konnte, sondern erst nach der Mondlandung auf die Welt gekommen bin. Alexa, da war noch irgendwas mit so einem Stift oder so. Ich erinnere mich dunkel. Ne? Das müssen wir jetzt nochmal gerade aufklären. Also dann machen wir jetzt Schluss mit dem Thema der Woche und lösen mal auf, was es mit dem Spacepan auf sich hat. Die Auflösung. Alexa, dann sag uns doch mal, was es mit dem Spacepan auf sich hat. Ja, hat die NASA tatsächlich 12 Milliarden Dollar auf die Entwicklung eines Stiftes, in die Entwicklung eines Stiftes gesteckt oder hat sie nicht? Klare Antwort, nein. Das Ganze ist Net Law und kursiert ungefähr seit 1997. Da ist natürlich erstmal nichts Wahres dran im Prinzip. Wenn man nur mal als Beispiel sieht, für das Jahr 1960 hatte die NASA 500 Millionen Dollar zur Verfügung als Gesamtbudget. 1965 war es ungefähr 5,2 Milliarden. Da sind wir aber immer noch ganz weit davon entfernt, 12 Milliarden auf einen Kugelschreiber entfallen zu lassen. Ja, das stimmt natürlich so nicht. Man muss das Ganze dahingehend einschränken, dass die Astronauten des Apollo-Programms tatsächlich einen speziellen Stift benutzen, den sogenannten Fisher Space Pen. Der wurde aber tatsächlich nicht von der NASA entwickelt, sondern von einem Paul C. Fisher, der Inhaber der Fisher Space Pen Company ist. Der mag da vielleicht ordentlich viel Geld reingesteckt haben und hat dann diesen Stift entwickelt. Er hat selber mal gesagt, er hätte Tausende von Stunden und Millionen von Dollar in dieses Projekt investiert. Und hat dann eben diesen Stift entwickelt, den man, glaube ich, sogar heute noch kaufen kann. Aber die NASA hat eben nicht 12 Milliarden Dollar darauf verwendet, selber so einen Stift zu entwickeln, während die Russen einfach mit einem Bleistift geschrieben haben. Das ist doch schon mal sehr beruhigend, dass das so der Fall ist. Es ist übrigens so, ich kann das im Moment nicht belegen, ich habe das selber gehört oder gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, dass es eine Untersuchung gegeben hat, wie viel von dem, was für die für das Space-Programm, für das Apollo-Programm entwickelt worden ist, dann hinterher letztendlich für den Haushaltsgebrauch sozusagen dann wiederverwendet werden konnte. Also dieses Argument, die Reise zum Mond war insofern auch toll, weil so viel Produkte für unseren alltäglichen Alltag abgefallen sind. Da gibt es, glaube ich, Untersuchungen, das müssen wir noch belegen, das will ich auch irgendwann in irgendeiner Sendung nochmal thematisieren, die sagen, das ist gar nicht so. Also Teflon zum Beispiel ist gar nicht von der Weltraumfahrt entwickelt worden, sondern gab es vorher schon. Also all diese Misskonzeptionen und das, also die Digitaluhren und all diese Dinge gar nicht für das Apollo-Programm entwickelt worden sind. Kann ich im Moment nicht belegen, vielleicht kennt das einer von euch irgendwie oder hat das auch irgendwo mal gelesen. Es kam mir unter und ich habe mir leider die Quelle nicht sofort gemerkt, wie das manchmal so ist. Also scheinbar scheint es nicht so zu sein, dass die Weltraumfahrt der Menschheit auch auf diesem Weg so viel Gutes zugute hat kommen lassen, aber es macht nichts, also die Tatsache, dass wir das auch Unternehmen an sich zählt, war der Wert, genau. Ja, dann haben wir, ich glaube, die ist noch nicht geschnitten, aber so wie ich das zusammenrechne, wahrscheinlich die tatsächlich längste Folge von Auxilla heute abgeschlossen. Es bleibt wie immer am Ende nur zu sagen, schreibt uns Anmerkungen, Kommentare, Fragen, Ideen für neue Folgen an info@huxilla.de. Bewertet uns bei all den Podcast-Portalen, wo ihr uns bezieht. Gebt uns da Punkte, gebt uns Sterne, schreibt uns eine Rezension, das wäre super. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zur nächsten Woche und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Huxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Huxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.